Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Susanne Dreisbach und Jörg-Peter Urbach. Ich weiß, was du denkst. Wer fühlte sich nicht gleich ein bisschen ertappt bei diesen Worten? Immerhin halten wir die Welt der Gedanken für einen gut geschützten Rückzugsraum, verborgen, geheim, gar unsichtbar für alle anderen. Unsere Gedankenwelt ist unser ganz privates Reich, in dem wir denken dürfen, was wir oft nicht zu sagen wagen. Nun aber ist ein Mann auf den deutschen Bildschirmen und Bühnen aufgetaucht, der behauptet, den Schlüssel zu den gut unter Verschluss geglaubten Gedanken fremder Menschen zu besitzen. Thorsten Havener ist der Gedankenleser. Mit ihm traf sich Susanne Dreisbach von Wissen.de zu einem Interview, das einen ganz anderen Verlauf nahm, als sie sich vorgestellt hatte. Ob Thorsten Havener das schon wusste? Gedanken lesen, wenn auch unfreiwillig, das konnte schon Mel Gibson in dem Film »Was Frauen wollen«. Hier hört ein eingefleischter Frauenfeind nach einem Stromschlag unaufhörlich die wenig schmeichlerischen Gedanken aller ihn umgebenden Frauen. Ein Dauerrauschen, das ihn beinahe um den Verstand bringt. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie ständig dem Gedankenschwall anderer Menschen ausgesetzt sind? Nein, das ist bei mir nicht so, wie man sich das vielleicht unbedarft vorstellt, dass ich jemanden angucke und das kommt dann direkt zack von einer Festplatte auf die andere. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Und den Prozess stelle ich ja auch immer dar. Der ist ja auch das Spannende. Das ist Arbeit, rauszufinden, was der andere denkt. Gedankenlesen ist nicht immer die Arbeit gewesen, mit der Sie Ihren Lebensunterhalt finanziert haben. Angefangen als Zauberer haben Sie mit 13. Sie sind studierter Dolmetscher. Inzwischen halten Sie Vorträge, geben Management-Trainings und schreiben gerade Ihr zweites Buch. Vor einigen Jahren haben Sie aber entdeckt, dass man mit den Gedanken anderer Menschen ganz gut Geld verdienen kann. Deshalb wüsste ich gerne mehr darüber. Beschreiben Sie mir doch bitte ein wenig genauer, in welcher Form so ein Gedanke bei Ihnen ankommt. Haben Sie plötzlich ein Bild vor sich, einen Klang, sehen Sie Buchstaben oder verfügen Sie einfach plötzlich über die Information wie über eine eigene Erinnerung? Das ist eine Mischung. Das ist zum Beispiel einmal so, dass ich die Dinge spüren kann. Also wenn ich dich berühre, kann ich spüren, welche Richtung du zum Beispiel einschlagen möchtest. Ja? Ich kann das nicht beschreiben. Das ist wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Ja? Das kann man dir beibringen und irgendwann macht man dann die Stützräder ab und dann klappt das. Du kannst auch nicht beschreiben, wie du das Gleichgewicht hältst auf dem Fahrrad. Das hast du trainiert. Und ähnlich ist es mit dem, was ich mache auch. Teilweise ist es so, dass ich es sehe, dass ich an der Hand der körperlichen Veränderung sehe, wie jemand denkt. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist einer der Grundsätze Ihrer Philosophie. Er bedeutet nichts anderes, als dass sich mein Körper, mein Blick, mein Kopf unmerklich in die Richtung bewegen, in die ich gerade denke. Der Geist führt den Körper, sagen Sie. Meine Gedanken haben eine Richtung. Aber wie genau kommen Sie an die Informationen der anderen Menschen? Bleiben wir mal bei dem Beispiel, was ich auch heute Abend zeigen werde. Da wird eine Stecknadel im Publikum versteckt. Und ich finde die Stecknadel wieder. Ich finde sozusagen die Stecknadel in dem größten Raum, der gerade da ist. Egal wie groß das Theater ist, egal wie groß die Stadthalle ist, ich finde die Stecknadel halt in diesem Raum wieder. Und das ist so, dass jeder Mensch anders reagiert. Ich kann dir das nicht beschreiben. Der eine drückt, der andere zieht, der andere verändert die Schulterhaltung, der andere macht es mit den Augen. Es ist jeder Mensch anders. Es gibt keine klaren Vokabeln. Dennoch, Sie müssen eine besondere Gabe haben, ein ausgeprägtes Talent. Schließlich behaupten Sie ja nicht nur in der Lage zu sein, die Gefühlsregung eines Menschen oder die Richtung seiner Gedanken lesen zu können. Tatsächlich schaffen Sie es bei Ihren Shows immer wieder, die exakte Zahl oder den Namen zu nennen, an den Ihre Testperson gerade denkt. Wenn das alle Leute könnten, dann bräuchten wir uns ja überhaupt nicht mehr zu unterhalten. Also, welche Zutat bringen Sie noch mit fürs Gedankenlesen? Also in dem Moment ist meine Intuition gefragt. Ich muss das einfach so oft gemacht haben, dass ich es weiß. Das heißt, wenn ich vorne auf der Bühne stehe, dann denke ich nicht mehr, sondern ich mache einfach nur noch. Ich mache das intuitiv, ich lasse mich leiten. Ich denke nicht, sondern ich fühle. Ihr Buch »Ich weiß, was du denkst« könnte man als eine Art Grundkurs für Gedankenleser bezeichnen. Dort beschreiben Sie zum Beispiel, dass wir Menschen, unbewusst und ungewollt, sehr viele unserer Gedanken und Gefühle verraten, ohne dass wir sie aussprechen. Unsere Körperhaltung, unsere Mimik, ja selbst die nicht zu beeinflussende Größe unserer Pupillen verrät, was wir eigentlich denken. Kann das Entschlüsseln eigentlich jeder lernen? Ich denke, das ist etwas, das viele Menschen auch lernen können. Die müssen das gar nicht mal so perfektionieren wie ich. Es muss ja nicht jeder auf der Bühne stehen und sowas machen. Ja? Aber im Privatleben können wir das unglaublich gut anwenden. Gerade die Macht der Sprache, das ist ja etwas, das können wir direkt anwenden, wenn wir es wissen, können wir gewisse Dinge einfach da besser machen. Das müssen wir noch nicht mal lernen, wir müssen es einfach nur wissen. Die Macht der Sprache, weshalb verleiht uns ausgerechnet die Sprache Macht? Weil die Sprache verkleidete Gedanken sind. Ja, also wenn ich was von dir will, dann spreche ich mit dir. Wenn ich will, dass du was Spezielles tust, dann sage ich dir das in der Regel. Und je nachdem, wie ich dir das sage, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es tatsächlich tust, höher oder nicht. Also das, was wir mit dem Körper nicht sagen, das sagen wir über die Sprache und genauso umgekehrt. Was wir über die Sprache nicht sagen, sagen wir über den Körper. Das ist so eine Einheit. Und wenn das nicht stimmt, Körper und Sprache, dann nennt man das Inkongruenz und das sehen wir sofort. Kennen Sie einen Menschen, der die Macht der Sprache optimal zu nutzen weiß? Das beste Beispiel für mich, was perfekte Sprache ausmacht, ist Barack Obama. Wenn der irgendwo auftritt, der braucht nur zu sagen, Good evening, ladies and gentlemen, da guckt jeder hin, weil einfach alles stimmt. Und ich bin davon überzeugt, der macht das sicherlich intuitiv. Das heißt, er hat eine große Portion mitgebracht. Der hat aber mit Sicherheit auch Menschen gehabt, die ihm gesagt haben, wie er es noch besser machen kann. Das ist so perfekt, dass er es irgendwann mal bewusst gelernt haben muss und mittlerweile nicht mehr darüber nachdenkt, sondern es einfach kann. Ich weiß, was du denkst. Das ist ja nun ein Satz, den so mancher Ehemann schon von seiner Frau gehört haben mag. Haben Frauen feinere Antennen für das Unausgesprochene? Ich denke, Frauen sind einfühlsamer. Die können sich besser einfühlen. Auch hier nochmal, die denken nicht im besten Sinne, sondern die fühlen das. Und die spüren, was der andere einfach gerade, welche Worte bei dem gerade zünden. Und das ist in der Kommunikation einfach wichtig. Das ist Kommunikation, zu wissen, was kommt bei dem anderen wirklich an. Kommunikation ist nämlich nicht das, was man sagt, sondern Kommunikation ist das, was bei dem anderen ankommt. Und wenn man weiß, was bei dem anderen ankommt, bevor man es sagt, dann hat man natürlich einen Vorteil. Für sich und den anderen. Die Gedanken der anderen zu erkennen, kann uns also nützlich sein. Im Geschäft, in der Liebe, bei Verhandlungen. Aber kann ich mir denn auch meine eigenen Gedanken zunutze machen? Wenn ich weiß, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Also wenn ich weiß, dass wenn meine Gedanken eine Richtung haben, dass der Körper dieser Richtung folgt, dann bringt das meine Ebene höher. Wie unglaublich das ist. Du konzentrierst dich auf eine Sache und wenn du das richtig machst, dann wird es für dich leichter, diese Sache zu erreichen, als wenn du es nicht machst. Mhm. Hier gibt es keine Garantie. Also ich hasse diese Typen, die auf der Bühne stehen und sagen, du kannst alles schaffen, was du willst, du musst nur richtig denken. Das stimmt nicht. Du kannst auch Pech haben. Du kannst auch einfach nicht die richtigen Voraussetzungen haben. Es kann sein, dass dein Ziel falsch ist, das du erreichen willst. Aber mit der richtigen inneren Einstellung kannst du ein Turbo einschalten. Bleibt festzuhalten. Das Gedankenlesen à la Thorsten Havener hat nichts mit Zauberei, übersinnlichen Kräften oder gar magischem Können zu tun. Um seinen Mitmenschen ein klein wenig hinter die Stirn schauen zu können, sollte man einfach genau hinhören und hinschauen. Mit ein bisschen Training, Menschenkenntnis und einer großen Portion Intuition bleiben uns die kleinen verräterischen Hinweise auf die wahren Gedanken unserer Vorgesetzten und Verhandlungspartner nicht länger verborgen. Und vielleicht kann dann auch mal ein Ehemann sagen, ich weiß, was du denkst. Eine Vorstellung, bei der sich Susanne Dreisbach eher unwohl fühlen würde. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet noch einmal nachlesen. Und zwar unter wissen.de/Gedankenleser. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.